Radio Regenbogen mit dem Verkehrsservice. A6 Nürnberg Richtung Mannheim. Zwischen Öhringen und Bad Rappenau Behinderungen durch einen Schwertransport, der nicht überholt werden kann. Und auf der A5, A6 und A61 im Bereich Kreuz Walldorf, Schwetzingen, Mannheim und Heidelberg. Nebel mit Sichtweiten örtlich unter 50 Meter. Bitte fahren Sie vorsichtig. Am Abend, Radio, am Freitag, Radio Charlie 2000. 22 Uhr. Erlebt ihr was? Yeah. Also, worauf warten wir noch? Letzte Show beginnt. Auf die Plätze, jetzt geht's los. Oh, das ist Charlie, Charlie, Charlie. Ein fanatischer Gerät außer Kontrolle. Wer stinkt hier nach Knoblauch? Charlie. Aber dieser alte Knacker hat jetzt die Cosmo-Power. Hallo Nachtschwärmer. Wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Ins Wochenende mit allerbester Laune. Wir haben wieder jede Stunde ein Gewinnspiel. Ganz, ganz viel Spaß. Neue Songs ohne Ende. Und gleich bevor es hier losging, hat er mich schon wieder aufgeregt. Nachtschwärmer, er kennt ihn. L, Ansage. Ich bin Al Bundy. Gerade hier bei Charlie. Wo seid ihr, Dumpfbacken? Ja, L, aber du bleibst jetzt hier. Er wollte nämlich schon wieder gehen. Sollte ich aus irgendeinem Grund nicht zurückkommen? Der Schuhladen macht um 10 Uhr auf. Ich verkaufe deine Schuhe. Und gleich der erste Knaller hier. Erzbeers und Manolo. Ganz dick drin in den Dance-Charts. So, 22 Uhr und 13 und kurz nach halb haben wir unser erstes Gewinnspiel. Elle, heute unterhalten wir uns mal nicht mal über deine Tochter. Hallo Kelly übrigens. Irgendwie stinkt mir das langsam. Ja, Kelly, das wissen wir. Aber du kommst auch noch dran. Erstmal Elle, Außenschuhverkäufer, was liegt noch drin? Ich nehme an, du beziehst dich damit auf meine 4 Touchdowns in einem Spiel. Ja, aber da, was kannst du noch mehr? Dafür mache ich jetzt die dicke Kohle mit Schuhen. Genau, das wird Zeit. So, Elle, auf geht's, zack, zack. Ja, das habe ich auch vor. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Hier geht's ins Wochenende. Hallo. Und keine Mittel gescheut. Volle Power nach 22. Ah, wann kannst du losgehen? Ich kann es kaum erwarten. Los geht's, die Ohren anlegen und dann schneller. New. Und das ist ein ganz heißer Tipp. Die neue BBE, Emmanuel Top. spitzenmäßig, ganz neu, immer nur top. Wer spielt die beste Musik im Land? Wer ist der beste Musikant? Radio, Radio, Radio, Radio, Radio Regenbogen. Disco Sensation. Disco, Disco Play. Make my body move, ganz neu auch. Und alle, die sich dazugeschaltet haben. Hallo Nachtschwärmer. Hier geht's ins Wochenende. Der Unglaublichste ist wieder da. Darf ich vorstellen, Charlie? Ist es die Möglichkeit? Oh. Wow, that's crazy. Da geht die Post ab. Schnallen Sie sich an. Action total bei Radio Regenbogen. Live und exklusiv. Da krieg ich eine Gänsehaut und ein Fuß holen. Ganz frisch aus der CD-Presse. Die ganz neue Charlie Low Noise. Yeah. 22 Uhr und 32 Minuten, Radio Regenbogen, Verkehrsservice, keine Meldungen, wir wünschen gute Fahrt. Radio. Am Abend, Radio. Am Freitag, Radio Regenbogen. Charlie 2000. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist halt wieder im Radio, oh Charlie. Schwärmer? Hey, DJ! Wir machen jetzt Rabatz! Wahnsinn! Tja, dieser Look ist echt unschlagbar. Mami, kriegst du voll im Traum? Ja! Viel Spaß und jede Menge Unsinn. Anschnallen, Leute, jetzt geben wir richtig Gas! Ja! Jetzt kommt nämlich unser Gewinnspiel! Achtung! Halt! Zündung! Gewinnspiel! Na dann, volle Spieltrieb voraus! Jetzt geht's los! 5 in der Briten! Countdown! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. wer mitmachen will beim Gewinnspiel, 0138 80.000. Das ist die heiße Nummer. Anrufen! you make me go wicked. Back to the point, now you know me be moving. I wanna be with you, cause my heart is still grooving. Uhr am Freitagabend. Hier geht's ins Wochenende. Wir sind immer noch mitten in unserem Gewinnspiel. Und, sag schon mal, ich habe eine Assistentin. Ihr kennt sie. Kelly. Deine erste Arbeit als Assistentin. Wird jetzt einmal die Telefonnummer durchzusagen für die Nachtschwärmer. Sag's mal, ne? Okay. 1-800 Reißverschluss zu. Oh. Es ist ganz schlimm, hä? Sie versteht ja nicht mal den Unterschied zwischen oben und unten. Ja. Unten ist da, wo du immer liegst. Stellst du deine Hohlbirne immer der Vakuumforschung zur Verfügung? Die Frage ist, was kann sie überhaupt? Bei mir sind Männer schon aus dem Koma aufgewacht. Hey! I'm Dr. Dick, and when you feel sick, babe, I know a trick. It's sex and it's sex, you'll be feeling alright. Hey, let's have sex together and forever tonight. I'm your Dr. Dick, and I'm gonna heal you with my fabulous stick. So undress, please undress, but don't be a sleeper. I will touch you. Müsste eigentlich jetzt reichen. Na, Schöner, ruf mich an! Ich darf fragen. Und was wird mit der Sendung? Ja. Na, die wird euch alle vom Hocker reißen. Oder vom Sofa. Tanze mit mir in den Morgen. Oh la la la la la la la. Hat hier jemand Lust auf an. Sonntagschirmer um 22.51 Uhr habe ich jetzt in der Leitung die Manuela aus Weinheim. Manu, grüß dich. Hallo. Wie geht's dir heute? Sehr gut. Ins Wochenende, wunderbar. Und du hast ein paar Freunde bei dir, habe ich im Hintergrund gehört? Ja. Aha. Ich alle mit. Spitzenklasse. So, jetzt 500 Briten von dir. Masterboy. Das war das erste. Ace of Base. Ja. His Thunder. Ja. Spice Girl. Vier. Fun Factory? Fünf! Das war super! Danke! Absolute Spitze. Jetzt habe ich noch eine Zusatzfrage, Überraschungsfrage. Bist du bereit? Ja. Ganz überraschend, ja? Also gut, ich spiele es dir ein und dann möchte ich von dir eine einzige Antwort. Im Regional Highschool Football? Wer schaffte da vier Touchdowns in einem Spiel für Polk High School in den Chicago Stadtmeisterschaften? Wer war das? El Bundy. Yay! Yeah! Die richtige Antwort wäre El Bundy. Yay! Yeah! Genau, stimmt. Okay. So, alle anderen legen auf, bitte. Nächste Stunde haben wir natürlich wieder ein Gewinnspiel. Ja! Ich habe heute jede Menge tierische, gute, neue Songs dabei. Das stelle ich jetzt gerade erst fest. Ey, Spitzenklasse. Der Onkel Stachtel, meine Damen und Herren. Oh, hä? Hat hier jemand Lust auf eine Party? Da geht's ab, Mann. Radio, Radio, Radio, Regenbogen. Der Onkel Stachtel, meine Damen und Herren, da kommt jetzt herunter. Ich sage, ja, was ist denn jetzt los? Wo geht denn hin? Das ist auf einmal wieder da. Ich kenne mich ja überhaupt nicht mehr aus. Also das habe ich noch nie erlebt. Er nimmt jetzt noch einmal die Stücke unter die Arme. Aber mit dieser Zeit, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ich verstehe die Welt nicht mehr, was sie hier mit uns aufführt. Mensch, Vasi, wo warst du? Ja, ich war zu schnell. Da habe ich mal gedacht, ich kann eine Pause machen. Für eine Pause sollte man immer einen guten Grund haben. Okay, okay, macht's euch bequem. Gleich geht's weiter. Oh, wow. Und gleich nach der Werbung sind wir wieder da. Ein Schnitt. Was? Das virtuelle Tauchabenteuer in die Abgründe Ihrer Software war Ihnen zu trocken? Ah ja, wie das mit Weltraumsurfen durchs Internet? Klappt garantiert, auch bei Windstärke 0. Ja, und mit der integrierten Vitaminspritzdüse kommt die Fitness komplett aus der Steckdose. Ach, Sie sitzen schon genug. Sie wollen sich bewegen? Sie wollen sich... bewegen! Ja, dann machen Sie doch einfach, was Sie wollen. Wie wär's mit Sport? Wo sonst kann man sich total austoben, Siege und Niederlagen ausleben? Sport macht Spaß, motiviert und gibt Selbstvertrauen, wenn's drauf ankommt. Komm, du was, du kannst das, such deinen eigenen Weg, wenn du es willst, dann geht's. Keine Macht den Drogen. Ihrem Radio, meinen Sender stören. Ah, Signorina, un momento. Ja, Cappuccino e una piccolo espresso acqua bollente. Prego. Ja, danke. Aber was ist jetzt mit dem Radio? Ich habe gar keine Radio, Signorina. Was? Dann bring doch deinen Muckefuck alleine, du Gartenzwerg. Und so geht's los. Alles anschnallen. Wir heben ab ins turbo-mega-starke Wochenende. Es gibt Action und Fun ohne Limit. New. Thank you. Klingt so nach Mike Oldfield. Genau. To France. Jetzt haben wir gleich volle Stunde, da gibt's wieder Aktuelles. Dann bin ich natürlich gleich wieder da. Was gibt's? Was liegt noch an für dich, ja? Das hat nichts mit Schuhen zu tun. Was dann? Das ist eine heiße Idee. Was denn? Ich möchte selbst dabei mitwirken. Wo denn? Da ist ein Schuhverkäufer. Im 23. Jahrhundert. Er heißt Schuhtreck. Nein. Jetzt spinnt er ganz. Max, Max, Max, echt stark, hä? Max, Max, verlieren, frag ich euch, Leute. Also Leute, nicht umschalten. Auf geht's, Max. Das Wetter von hier. Am Vormittag noch überwiegend neblig und trüb, morgen dann Tagsübergang zu wechselnder Bewölkung mit etwas Sonne. Am Oberrhein mitunter Regen, auf gefrorenem Boden Glättegefahr, also Acht geben Autofahrer. Die Höchsttemperaturen zwischen minus 1 und plus 5. In der Nacht mäßiger Frost um minus 5 Grad. Und die weiteren Aussichten: am Sonntag Regen, Anfang mit Glatteisgefahr, am Montag weiterhin nasskalt. Jetzt gleich, was in der Welt passiert und hier interessiert. Radio Regenbogen 100,4 Nachrichten. Um 23 Uhr mit Max Lehrer. Im Geiseldrama in Lima gibt es Bewegung. Nach der Freilassung einer Geisel ist Perus Regierung zu Verhandlungen mit den Tupac Amaru-Kämpfern in der besetzten japanischen Botschaft bereit. An den Gesprächen soll der Botschafter Kanadas teilnehmen. Außerdem soll eine Kommission von Gewehrsmännern in der Nähe des Gebäudes zusammenkommen. Nach dem israelischen Teilabzug aus Hebron sind nun die Bemühungen um einen Frieden in Nahost wieder ins Blickfeld gerückt. Israels Ministerpräsident Netanyahu sagte der Pariser Zeitung Le Figaro, er erwarte neue Friedensgespräche mit Syrien. Verhandlungen über die von Israel annektierten Golanhöhen könne es aber nicht geben. Die Verteidigung von Peter Graf hat bei ihrem Plädoyer im Mannheimer Steuerhinterziehungsprozess kein konkretes Strafmaß vorgeschlagen. Verteidiger Salditz sagte, eine Strafe sei zwar unausweichlich, sie müsse aber deutlich unter den Anträgen der Staatsanwaltschaft liegen. Die Ankläger fordern für Graf eine Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 9 Monaten. Die Landesregierung streitet weiter über die von Ministerpräsident Teufel ins Gespräch gebrachte Autobahngebühr. Während die CDU sich für die Einführung einer Vignette stark macht, ist der Koalitionspartner FDP dagegen. Bei einer Veranstaltung in Freiburg sagte Wirtschaftsminister Döring gegenüber Radio Regenbogen: Es wird definitiv, da bin ich todsicher, keine Bundesratsinitiative auf Einführung einer Vignette geben, da bin ich mir sicher. Und wissen Sie, wenn ich mir anschaue, was der Bundesverkehrsminister und auch der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium beide bei der CDU in dem Zusammenhang sagen, die lehnen die Vignette gerade so ab wie ich. Es wird keine Bundesratsinitiative zur Einführung der Vignette geben. In Mannheim wurde heute Abend Sepp Herberger gewürdigt. Der ehemalige Bundestrainer aus Hohensachsen bei Weinheim wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Bundeskanzler Kohl hielt vor 200 Gästen die Festrede für ihn. Eine Selbstverständlichkeit, so Kohl, gegenüber Radio Regenbogen. Sepp Herberger ist eine Legende. Sepp Herberger ist für viele aus meiner Generation ein Mann von großer prägender Kraft und Vorbild im Fußball. Ich stamme aus dieser Region, ist der gleiche Heimatraum. Ist doch ganz klar, dass ich hier bin. Der Sport von heute.

eins, unsere Faxnummer 0621 3375266. Wer mehr Grüße faxen möchte, Grüße gehen nur per Fax. Das ist immer noch die Nummer 1 der Dance Charts. Kelly, die Nummer 1, die Platte. DJ Quicksilver. Und zwar Bellissima, nicht I Have a Dream, ne? Das ist eine Platte. Für dich eine Nichtschwangere. Mama Mia, die weiß nicht mal, was eine Platte ist. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Du musst wohl das dümmste Mädchen der Welt sein. Ja. Ich bin das dümmste Mädchen von Amerika. Das weiß ich, Dumpfbacker. Oh, mein Herrn Bruder, was sagst du? Tja, man ist nie zu blond zum Dazulernen. Kelly, schäm dich. Ich möchte die Erklärung abgeben, dass Verstand und ordentliche Titten Hand in Hand gehen sollten, um uns alle voller Zuversicht ins 19. Jahrhundert zu führen. Gott, Gott, Gott. Nein, das darf nicht wahr sein. Jetzt ist dran das Schloss. Blond ist die Rache. Das ist ja schrecklich. Jetzt geht es ab. Okay. Das hier ist der Remix. Armand van Helden. Haha. So, hallo Blondis. Ich schlag wieder zu hier. Erste Frage. Wie heißen die Kinder einer Blondine? Tropi. Das heißt abgekürzt trotz Pille. Oder andere Sache. Was macht eine Blondine mit dem heißen Wasser, das vom Kaffeekochen übrig bleibt? Sie friert es ein. Denn heißes Wasser kann man immer wieder brauchen. Nein! Oder wie nennt man die Blondine auf der Universität? Putzfrau. Dieser Sendung werden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Also, ein Schalt. Und zwar... 1, 2, 3, 4, Eckstein, alles muss versteckt sein. Das ist die ganz neue Will McCoy. Und der ist ein echter Star, zumindest in den USA. Kommt aber von hier. Let's do it. One More Time, Real McCoy, die ganz neue. 23.20 Uhr am Freitagabend. Hallo, Nachtschwärmer, hier geht ins Wochenende, hier ist Radio Regenbogen. Mal gucken, was bei Pandis wieder abgeht. Hä? Was Niedliches ist gerade passiert. Hier kommt die Sardelle, die keiner haben möchte. Komm mit mir zum Tanzen, das macht Spaß. Du kannst mich anfassen, wie früher. Och, das war doch nur 6 Bieren noch ein Risiko. Vertragt euch ihr zwei. Ja, und ich hätte wirklich jeden anderen Mann aus der Footballmannschaft haben können. Peggy, du hattest sie alle. Genug Bergstoff. Geil. Und sagen Sie nicht, wer hätte nicht Bescheid gesagt. Und jetzt in dieser Show. Der Knaller. Die todesgeile Übernahme. Das total krass. Völlig aufgebracht. Und jetzt in dieser Show. Der absolute Höhepunkt. DJ Exclusive. Remix. Max DJ. Könnte von unserem Max sein, ne? Aber die Plattenfirma ist nicht in der Lage, das rauszubringen. Ach, die gibt es, glaube ich, noch nicht offiziell, wenn meine Informationen stimmen. Die soll erst noch kommen. Absoluter Megaknaller. Ein Ende jenseits der Vorstellungskraft. Der absolute geht was los, da jetzt grüße ich in zwei Radioland. Klaus, und zwar überall, wo Fasching und Fastet ist. Jetzt komm! Es hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang. Was wollen wir trinken? So ein Durst. Okay. Das sind wir natürlich auch voll dabei in Fasching, ganz klar. Ha! Schöne Frau, wenn ich in ihre Augen schau, dann ist es den Himmel nah. Und zwar. Apropos Pfalz, auch schöne Grüße nach Landau. 23 Uhr und 31 Minuten, Radio Regenbogen Verkehrsservice. Auf der A6 Heilbronn Richtung Mannheim zwischen Bad Rappenau und Kreuz Waldorf. Behinderung durch einen überbreiten Schwertransport, der nicht überholt werden kann. Radio. Am Abend, Radio. Am Freitag, Radio Regenbogen. Charlie 2000. Na, was machst du denn hier? Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Zicke, zicke, zicke, zicke, hey, hey, hey. Wenn jetzt die Tür aufgeht, ist das der Charlie. Die Tür geht auf. Wer kommt herein? Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch... Matthias Reim! Ich hab geträumt von dir. Ich hab geträumt. Nee, Gott, aber ich sitze hier und wart nur auf den Charlie. Die Tür geht auf, ist Charlies Frau. Er liegt zu Haus, wie immer blau, oh so blau. Aber ich sitze hier und warte auf den Charlie. Sa

to be number one. I can't walk down the street without my gun. I can't trust these fools, fool. It ain't no fun. I'm sitting up in court, cause somebody got done. What really counts is how the crowd bounced. Go home and say, Snoop rock the party. Nobody got killed is what got announced. I guess they got a chance to see Dr. Bombay. But I keep my heat in case brothers get cold. Warm you up with the sheet, zip you up and roll. Now, Doggy Style Records is now official. Getting money out the biz ain't but my initial. Shipping records overseas, I'm making G's with who you may call enemies. But I see nothing funny about making money, cause we all know it don't grow trees. But I gotta get what I gotta get when I can. I'm up early in the morning with the Gap Band. Action ist Freitagabend. Radio Regenbogen. Wir bringen euch ein Programm voll auf eurer Wellenlänge. Well, that's crazy. Da geht die Post ab. Schnallen Sie sich an. Action total. Ey, boy, voll normal. Jetzt kann die Post ran, Leute. Bau, chi, bau, bau. Bau, chi, bau. Bau, chi, bau, bau. Bau. Hier geht es Wochenende und hallo, die sich noch zugeschaltet haben. Hier ist Radio Raymond, euer Charlie ist auch hier. Nick Beat, so heißt der Junge. Bauchi Bauchi. Yo! Ein starkes Programm und alle drehen auf. Hey, pfeifen euch, fehlt der Schwung. Hier auf Maximum, auf Maximum. Auf Maximum. Yeah. No problem. Jetzt mal die Faxe angucken. Jede Menge wieder gekommen. Vielen Dank. Hier kommt ein Fax aus der Lieblingsstadt von Harald Schmidt aus Landau. Ja, ich grüße dich auch nach Landau. Ich grüße die Klasse 10C, steht hier, das ESG Landau. Alle CB-Funker, alle anderen Landauer DJs und die es noch werden wollen. Ein Gruß an alle Nachtschwärmer von Alex aus der Südpfalz-Metropole Landau in der Pfalz. Jawohl. Wer faxen will, 0621 3375 266. Naked. So, groß Niki. Ich grüße Thomas Hessler und sind Dandy, also in Klammern nicht Bandy, ja, ist okay, die zurzeit bei mir in Reha sind. Aha, wo? 07249 Vorwahl. Wo ist das? Außerdem grüße ich meine Frau Carola, die gerade mit der Gruppe Zadiz probt, okay? Markus aus Heidelberg. Ich grüße dich, also mich, Emily, Anne, Philipp, Thomas und das Radio Regenbogen-Team. Ein Witz. Was hast du deinem Freund zum Geburtstag geschenkt? Blondine. Mich? Also Blondine antwortet mich? Was hat er dazu gesagt? Er hat mich im Handumdrehen umgetauscht. Hey, das könnte deine Tochter gewesen sein, oder? Das war ein Witz? Oder es soll ein Witz gewesen sein? Ja, da kannst du wieder nicht drüber lachen, natürlich. Nächstes Faxi, ja, hier grüßen Christoph, Mario und Stefan aus Gebersheim. Den Blondinwitz kenne ich, wenn der draufsteht. Dann nächstes Fax, viele liebe Grüße und Küsse von Tina, Saskia und Nadine aus Pfaffenrod. Und diese drei grüßen Katja, Nadine, Sabrina, Ma, Jasmin, die ganze Wohnung, unsere Schätzchen Christoph, Sven und Patrick und Freundin Eva. Nächstes Fax, viele Grüße aus Finkenbach an Ralf, Marc, Julia, Antje, Christopher, Manuel und die Klasse 9b der Oberzehntschule, Bärfilm. Und da steht noch, bitte mach die Kelle nicht so fertig, die kann ja nichts dafür. Natürlich! So, nächstes Fax, da ist ein Bild drauf von Bandys, ganz toll. Wir waren gerade Basketball und sind voll fertig, aber wir schicken trotzdem ein Fax. Und zwar wer? Wir grüßen Sabrina Lorbeer, unsere Lieblingsblondine Anja, Eishockey, Craig, Thomas, Fox, Andy, Klein Peter, Anna Bilo, Kasic oder so ähnlich, Milo, die Latte Inko, Klammerzitat Anja und last but not least Dennis Walter. Sie möchten Darkman von Nana. Habe ich, ja? Noch eins, ein Gruß aus Raubach, wenn ich es richtig lese, von der CB-Station Papa November an alle CB-Funker im Odenwald. Auf jeden Fall hat sich einer für dich eingesetzt. Endlich mal einer, Kelly. Ja, sag Dankeschön. Ja, und wer weiß, vielleicht stellt er sich ja sogar als blöd raus. Also ehrlich, das ist das Dankeschön von dir. Es hast du es verscherzt. Nightmare heißt der Song. Ganz neu! Wenn ich liebe wie ein Aal. Socken aus, Hosen runter, es geht los. Der nackte Wahnsinn. Party, Party, Party. Hier kommt die Maus. Der nackte Wahnsinn. Hier kam zum Music noch eine neue Vorstellung. Volle Energie auf den CD-Protonenlaser. Feuer frei! Die ist sogar schon in den Dance-Charts. Panorama. I want to party. Nein, I want to boy. Ja, lesen sollte man wieder können.

help him out. If my brother's in trouble, I will turn the world around. I will fight for his right. I'll be there no matter where his troubles lie. Lay it down the line. Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number, and we'll get back to you. Passarauer 6. Ah, wer mitmachen will, der ruft an. Wer 10 Interpreten zusammenbekommt. 0138 8000. Und immer wieder probieren. Ich bringe immer mehr als 10. Ich mache es euch so leicht nach Schwärmer. Eh? Auf geht's. Manuel, du kennst ja eigentlich auch mitmachen, oder? Ja, du weißt bestimmt nichts, oder? Aber Finger weg von meinem CD-Player. Ja, ja, da langt schon keiner hin. Keep it funky, funky, baby. Yeah. Tell me now that we found love. Put your hands together. jetzt kommt die letzte Runde. If I had the line, and you had the bass, then strike it up and you'll find the rhythms on time. Line after line, go straight to your mind, cause hyping the bass is what we're all about. Moving your way through the bass is no doubt. Roll up the groove, melody is essential. Drop the knowledge on this instrumental. Auch schon ein paar Jahre zurück, ja? Aber waren alles mal Top-Hits, nachdem da kann ich machen, was ich will. Das waren alles dicke Knüller mal. Der nächste, der jetzt kommt, beziehungsweise der letzte auch. Und dann möchte ich nämlich wissen. Zehn Interpreten, ruf mich an. In unserem Spitzensender ist alles spitze. Also bleibt dran, Leute. Nun, Kinder, gebt fein. Ach, ich hab den Sandmann umgebracht. Ihr wisst doch Bescheid. Wir machen das Programm, das euch gefällt. Und jetzt sehe ich nochmal, während ich die Leitungen hier abkühle, die neue von BBE, von Emmanuel Toprein. Und das, meinem Gefühl nach, könnte wieder was kleiner Hit werden. Honkings, absoluter Überhammer. 1:15 Uhr. Es ist Freitag. Wir machen das Programm, das euch gefällt. Schalten Sie Ihr Radio auf. Ey, wir lassen mal wieder mit Onkel Hotte. Onkel Hotte! Onkel Hottes Märchenstunde, er lässt sich über eine Fernsehsendung aus diesmal. Ja! Und nun, Kinder, gebt fein Acht. Ich habe den Sandmann umgebracht. Kalkhof ist mal Scheibe. Endlich die erste vernünftige Tat von RTL. Sprengt sich selbst das Schnittengejaule weg, bevor alle Hunde läufig werden. Aber trotzdem, so versaut man uns also gleich zwei Abende. 16 Miss Schlagmichtots aus Hintertupfing ringen im Kampfdirndl um den holprig klingenden Titel der Miss World Deutschland 95. Bei uns geht es heute um die Wahl der Miss Total. Total blöd. Wir präsentieren Ihnen die Kandidatinnen von innen und außen und wir laden Sie ein, dabei zu sein. Wenn wir den 16 Mädels die Gedärme rausholen. Oder wir zeigen doch nur die Röntgenbilder. Mal gucken. Denn wie Biggie Schrottwange eben ja schon so richtig sagte, gewählt wird nicht Miss Schöne Fresse, sondern Miss Togal. Innen sauber, außen rein. Denn Sauberkeit ist gerade für intelligente junge Frauen von heute von besonderer Bedeutung. Sauberkeit ist für mich ein... Was? Bist du so ordentlich? Ja, ich bin sehr ordentlich. Und es ist für mich sehr wichtig, um mich gut zu fühlen. Ja, sehr schön, dass wir da mal drüber reden konnten. Aber wie Sie bei Miss Unterbodenwäsche eben schon ansatzweise erkennen konnten, lernen wir aus dieser Sendung vor allem eines. So manche schöne Frau ist vor allem schön doof. Dazu vielleicht eine kleine Geschichte. Ich glaube, ich habe die Geschichte irgendjemand erzählt, dass ich mit Lockenwicklern über die Grenze nach Polen tanken gefahren bin. Ich hatte kaum Zeit und musste unbedingt tanken und wir tanken immer über die Grenze und dann bin ich halt mit Lockenwicklern losgefahren vor der Disco. Ja, tanken vor der Disse in über die Grenze. Auf nach Polen, Brennstoff holen, zurück nach Sachsen, Wagen wachsen. Und die Brötchen kaufen wir dann in der Mongolei, die sind da billiger. Aber wo kriegen wir nur frisches Gemüse her? Ja, mein Freund, der hat ein großes Grundstück und da habe ich mich doch durchgesetzt, dass da ein Gemüsegarten gemacht wird, weil ich das auch von zu Hause kenne. Na super, Miss Möhrchen hat schon einen Freund und Mama zupft gern Papa am Unkraut im Schrebergarten. Ja, toll. Sonst noch was? Ja, ich habe vor 2 Jahren eine große Südseereise mit meinem Freund gemacht. Ach ja, jetzt ist aber auch mal gut mit deinem Freund. Das will gar keiner wissen. Ich wollte sie außerdem gerade zum Essen einladen. Sag mal, was machst du denn eigentlich sonst so? Ich helfe ab und zu mal meinem Freund. Ja, Ausschluss, jetzt abbrechen das Gefasel. Mein Freund. Jetzt zerstör einem doch nicht alle Illusionen. Man guckt diesen ganzen Scheiß doch sowieso nur, weil man heimlich hofft, Miss Megamöpse irgendwann mal allein im Lidl-Markt zu treffen, wo man noch vor der Kasse sofort heiratet. Also, nichts mehr jetzt über Freunde, anderes Thema. Eben ruhig mal vielleicht was Intellektuelles. Mohrenköpfe esse ich sehr, sehr gerne. Wie viel schaffst du da auf einmal zu verputzen? Vielleicht 3, aber ich teile sie mir dann auf, dann habe ich viel mehr von. Ah ja, schön. So viel zur Weltpolitik. Der Moment, auf den wir alle gewartet haben, ist da. Nämlich, dass diese unerträgliche Miss Knackarschwahl nach 2 Tagen endlich zu Ende geht. Wen es überhaupt noch interessiert, Miss Bayern hat gewonnen. Darf im Heim jetzt 1 Jahr lang Krone und Schärpe tragen. Dankeschön, Onkel Hotte, dass du hier bei der Sendung warst. Obwohl, ist das hier eigentlich überhaupt eine Sendung? Und wenn wir alle etwas Glück haben, bekommen die ganzen Heiminsassen wegen dieser Sendung keinen Freigang. Dankeschön. Drücken wir die Daumen. Ja. Oh, yes. Yes. Yes.

Wir suchen wieder 10 Interpreten. 01388000. Los geht's! Zehn Interpreten. Hier ist unser Gewinnspiel. Thank you. In actuality, my personality keeps my mentality based on real life situations, not speculations, but verbal illustrations of how I feel. No void without substance or content. You need to slow your speed, stop the nonsense. These are the words of the rising sun, surprising some who thought I was just another humbug. I'll take a page, write a phrase, and rephrase it. Treat it like a national flag and upraise it. So a nation of people can feel proud about a brother who speaks out real loud. Shake your body, we don't feel, we chill at a party. Keep the beat that's sensual, three-dimensional. Unquestioning, beloved, and professional. Got a category, my own, and I'm the president. Don't be alarmed, but so many for resident. With my particular style, style particular, extracurricular, smoother and trickier. Going on lyrics like a throw of a frat jack. You have a chicken, me nugget, and I'm a big man. Breaking on soloist, having Coca-Cola. Doing very well, cause I took the right road to this. Road to this break, undertake, I wreck the break. Get up on the floor, do the heavy thing, shake. Unser Gewinnspiel. 0138 8000. Wir suchen 10 Interpreten aus diesem Zusammenschnitt, der jetzt gerade läuft. Das waren alle Songs, die mal unter den ersten 10 irgendwann mal waren, Nachtschwärmer. Ganz bestimmt. Und der hier zum Beispiel, der war wochenlang mal die Nummer 1. Hier ist unser Gewinnspiel. Und jetzt möchte ich es gleich wissen. Das sind meine platzenden Trommelfälle. Wenn Sie glauben, hier sei alles Banane. Vergessen Sie es. Bei uns ist nämlich alles. Ey, voll pervers, ey. Normal. Oh Mann. Die haben Späße drauf. Da zieht dir die Schuhe aus. Brandheiß und obercool. Unstop Radio. mysteries. Ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Teller2XLC heißt die Gruppe. Auf jeden Fall ist der Song spitze. Eternal Mystery. Yay, ich habe jemanden in der Leitung. Und zwar bin ich gelandet in Keltern. Uwe, grüß dich. Hallo. Wo, sag uns mal, wo Keltern ist. Nähe von Pforzheim, ja? Ja, richtig. So, und von dir kriege ich jetzt 10 Interpreten? Mhm, ja. Wunderbar. Also, leg los. OMD. Genau. 3Z Fred. 2. Sandy 47. 3. Snap. 4. In Excess. 5. Fine Young Cannibals. 6. Living on a Box. 7. Zweimal Madonna. Gilt nur als einmal. 8. Madonna. Black Box. 9. Color Me Bad. 10! Ein echter Nachtschwärmer! Spitze! Das war richtig. Und was hat er gewonnen? Eine CD. Mamma Mia, let me go home. Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia. Alles anschnallen. Wir heben ab ins turbo-mega-starke Wochenende. Are you ready? I'm spitzenmäßig, schon über ein Vierteljahr alt der Song, aber immer noch ganz toll. 1 Uhr 55 in wenigen Sekunden. Also mein, ursprüngliches Interesse war ja, für den Bad jemanden zu finden, aber das ist mir da reichlich misslungen. Ich werde das wohl nie schaffen. Er wird immer solo bleiben, da können wir mal machen, was wir wollen, oder? Kelly, ja? Oder meinst du, wir können da was tun? Eigentlich reicht's mir, die Schwester von diesem Hornochsen zu sein. Ja, wenn man solche missratene Kinder hat, ey, ne? Kelly, hoffentlich kriegst du nie Kinder. Ne? Hoffentlich habe ich bald selber Kinder. Was? Wieso? Kann ich die leiden lassen. Und wenn sie fragen, wer ihr Vater ist, kannst du Bingo spielen. Yeah. Jetzt ist dran das Schloss. Blond ist die Rache. Das ist ja schrecklich. Jetzt geht es ab. Das war dann wieder die Fahrt ins Wochenende mit eurem Charlie 2000. Bis nächsten Freitag nach Schirmer. Gleich nach mir kommt Kollege Christoph und da gibt es heute einen großen Kuss. Grüße per Telefon. Straßen, da singt einer blowing in the wind. Halt ein grünes Röckerl an, steht da gar.